D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? In Amerika sind Presse und soziale Medien in den vergangenen Tagen steil gegangen. Und Tina Kiesling und ich auch, seitdem wir es heute Morgen gehört haben, wegen einer App namens Rumbler. Das ist so eine Art Tinder für Fight Club-Fans. Statt den nächsten Sexpartner kann man sich da jemanden suchen, mit dem man sich gegenseitig schön auf die Fresse haut und sozusagen zum Straßenkampf verabredet. Martina Schulte hat sich das Ganze ein bisschen genauer angeguckt. Kann man sich vorstellen, dass das für heftige Schlagzeilen gesorgt hat? Wie funktioniert das Ganze genau? Also Rumbler will angeblich User zum Kämpfen zusammenbringen. Die App gibt es nach Angaben der Entwickler seit Montag in einer Beta-Version. Du kannst dir da ein Profil erstellen, Till, mit Eckdaten wie Alter, Größe, Gewicht und Kampfsporterfahrung. Super Schwergewicht. Was würdest du bei Kampfsporterfahrung eintragen? Null. Okay. Also dann, beziehungsweise zweimal, beide Male voll kassiert. Ja, und dann könntest du dir halt über die App einen Prügelpartner aussuchen, eine Kampfanfrage versenden und du könntest dich verabreden, um dir dann wie bei Fight Club auf die Fresse hauen zu lassen. Zu deinem Kampf könntest du dann auch, genau wie bei Fight Club, andere Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich auch einladen. Und nach Angaben der Entwickler haben sich bereits 78.000 Menschen für die 2000 Beta-Testversionen beworben und auch ein Investor soll angeblich schon mit im Boot sein. Das ist eine unglaubliche Geschichte und man kann kaum glauben, dass es tatsächlich wahr ist. Wie geht das? Wie funktioniert das? Ja, die Medien fanden das genauso krass wie ihr. Also von Wired über Daily News, New York Magazine, CBS, Washington Post, VentureBeat, alle haben darüber berichtet und haben sich genau diese Frage gestellt, wie kann es sowas geben? VentureBeat, eine Online-Seite, die über das Silicon Valley schreibt, die meinte, Rumbler sei eine gute Werbung für Emergency Rooms, Anger Management Therapists und die Hersteller von Erste-Hilfe-Sets. Die New York Daily News, die haben ein Interview geführt mit den Entwicklern und die berichten eben, Rumbler habe sogar Substantial Funding von amerikanischen Privatinvestoren erhalten. Sie berichten auch, dass das Unternehmen eine Zentrale in einem Coworking Space in Soho hat. Also in dem ehemaligen Boxkeller wahrscheinlich, ja. Schmierig und dreckig. Genau. Kurz, die ganze Sache klingt halt wirklich wie der neueste kranke Scheiß aus dem Hirn eines Tech-Bros aus dem Silicon Valley. Und dass alle so heiß auf die Story waren, findet das Blog DigiDay auch nicht weiter verwunderlich, denn Rumbler hat wirklich all die Zutaten für eine erfolgreiche Startup-Geschichte. Versprochen wird ein neues Tinder für, weiß der Geier, irgendwas Beknacktes, das im derzeitigen App-Foria-Umfeld auf Interesse stößt. Rumbler hat den perfekten Startup-Namen. Absolut. Coole Webseite. Außerdem war ja auch gerade Slow News Day, als sie das zum ersten Mal verkündet haben. Es gab halt nur einen Haken bei der ganzen Sache. Wie sich später herausstellte, war die ganze Sache ein Hoax. Und alle Menschenrechtler sind sehr, sehr erleichtert. Ja, Rumbler stellte sich heraus eben als App, die sich ein paar Typen ausgedacht haben, um damit irgendwie ihr Business zu promoten. Und die haben die Tech-Welt, alle Journalisten, uns, die sich schon heimlich gefreut haben, alle angelogen. Ja, und zwar ziemlich lange, wobei ihre Story auch keiner groß überprüft hat. Muss man warum auch mal ganz ehrlich, auch? Ist ja eine auch? Gute Geschichte. Genau, das Social Media Watchblog Rumbler entlarve mal wieder die Mechanismen von schnellen News und zwar eben Begeisterung und Empörung. 72 Stunden nach dem ersten Bericht über Rumbler und 15 Minuten bevor die App live gehen sollte, lösten die Entwickler den Hoax auf und düpierten die Tech-Medien, von denen einige ja wirklich brav drauf reingefallen waren. Das Blog Mashable berichtet, die App sei ein Versuch gewesen, um die Unternehmensberatungsfirma der Gruppe zu pushen. Im Interview mit Mashable sagten sie, sie seien eine Gruppe von College-Dropouts mit einem Hintergrund in Marketing, Design und Maschinenbau. Die Idee zu Rumbler sei zunächst eine funny Idee gewesen. Die Gruppe hat dann aber schnell eine Möglichkeit darin gesehen, die eigenen Branding-Skills unter Beweis zu stellen. Hat ja funktioniert. Hat total super funktioniert. The Next Web meint, krass sei nicht, dass die App nicht echt war, sondern dass dieser Trick, über Provokationen einen Buzz zu erzeugen, immer wieder funktioniert. Uproxx meint, die Lektion, die wir alle aus dieser Geschichte lernen können, sei nicht zu glauben, was man im Internet lesen kann. Mir hat am besten das Interview mit den Machern der App bei Mashable gefallen und vor allen Dingen die Stelle, an der der Reporter dann eben einen der Rumbler-Erfinder fragt, was er denn tun würde, wenn ihm ein Venture Capitalist 100 Millionen Dollar in die Hand drücken würde, um das Ding weiterzuentwickeln. Und der so überlegt und nur meint, er würde wahrscheinlich Nein sagen. Tina Kiesling hat eben angekündigt, Leute, wenn ihr Hooligan seid und noch einen ganz normalen analogen Terminkalender habt, schmeißt ihn noch nicht weg wegen der App Rumbler. Den kann man weiterhin gut gebrauchen, denn Rumbler war ein riesengroßer Fake. Danke für die Infos, Martina Schulte. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?